Apartment Paradox, jeden Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr bei Radio Helsinki auf 92,6. Et maintenant construire une idée de révolution dans laquelle la singularité est riche et fort, puissante et coopérative. Nach 22 Jahren Haft als politischer Gefangener und 24 Jahren in Freiheit dachte ich, es sei an der Zeit, über mein Leben im südafrikanischen Befreiungskampf, im Gefängnis, im Exil, in Freiheit und schließlich wieder zu Hause in Südafrika zu schreiben. Dennis Goldberg hat dieses Buch nun geschrieben, ein Buch über sein Leben im Kampf gegen das Apartheidsregime und für die Freiheit in Südafrika. Vor wenigen Wochen ist das Buch bei Assoziation A in deutscher Übersetzung erschienen, mit dem Titel Der Auftrag, ein Leben für die Freiheit in Südafrika. Am 13. Juni 2010 war Dennis Goldberg zu Gast in Graz und hat sein Buch im Grazer Volkshaus vorgestellt. Und in der heutigen Sendung von Apartment Politics gibt es einen Mitschnitt dieser Buchpräsentation zu hören. Dennis Goldberg wurde 1933 als Sohn jüdischer Einwanderer in Kapstadt geboren. In seinem Elternhaus wurde er in säkulärem Sinne und sozialistischen Idealen folgend erzogen. Als die Befreiungsbewegung ANC 1961 nach Jahren des gewaltfreien Widerstands einen bewaffneten Arm gründete, schloss sich ihm der junge Bauingenieur als technischer Offizier an. Nur zwei Jahre später wurde die Führungsspitze der Untergrundorganisation auf einer Farm nahe Rivonia verhaftet. Im folgenden Prozess wurde Dennis Goldberg 1964 als Angeklagter Nummer 3 gemeinsam mit Nelson Mandela und anderen Kampfgefährten zu viermal lebenslänglich verurteilt. Als einziger Weißer unter den Verurteilten verbrachte Goldberg 22 Jahre im Zentralgefängnis von Pretoria. 1985 kam er zu Beginn der Verhandlungen um die Beendigung des Apartheid-Systems als erster der 8 Rivonia-Gefangenen frei. Nach einem kurzen Aufenthalt in Israel zog er zu seiner Familie nach London und engagierte sich als ANC-Vertreter weiter für den Sturz des Apartheid-Regimes. 2002 kehrte er nach Südafrika zurück und arbeitete unter anderem als Berater des Ministers für Wasser- und Forstwirtschaft. Bis heute setzt er sich unbeirrbar dafür ein, die gesellschaftlichen Bedingungen zu verändern, aufgrund derer ein Großteil der Bevölkerung in Armut zu leben gezwungen ist. In seiner Autobiografie erzählt der unverbesserliche Optimist die Geschichte seines außergewöhnlichen Lebens, die zugleich ein Spiegel des langen, schwierigen und oftmals schmerzhaften Weges Südafrikas in die Freiheit ist. Soweit einmal eine kurze Einführung zu seiner Person, aber jetzt hören wir ihn gleich in seinen eigenen Worten mit dem ersten Teil aus seiner Lesung, also er liest hier aus dem Vorwort des Buches. Nach 22 Jahren Haft als politischer Gefangener und 24 Jahren in Freiheit dachte ich, es sei an der Zeit, über mein Leben im südafrikanischen Befreiungskampf, im Gefängnis, im Exil, in Freiheit und schließlich wieder zu Hause in Südafrika zu schreiben. Ich habe lange gebraucht, zu meinem Stimme zu finden, obwohl ich beim mündlichen Erzählen, wenn ich einmal angefangen habe, kaum zu bremsen bin, wie Ihnen meine Freunde bestätigen werden. Ich habe auch gezögert, weil ich mich selbst nicht zu wichtig nehmen wollte. Aber schon lange wollte ich gerne über die Menschen, Orte, Ereignisse und Ideen berichten, die mich geprägt und in ihrem komplexen Zusammenspiel meine Lebensbau bestimmt haben. Mein Lebensweg begann mit einer glücklichen Kindheit, in der ich ein tiefes Bewusstsein über die Ungleichheiten in meiner Umgebung entwickelte. Ich begriff, was systematische und brutale Diskriminierung, was Krieg und Tod für Millionen von Menschen bedeutete, die seelisch schwer beschädigt wurden, bevor sie das Erwachsenenalter erreicht hatten. Ich war umgeben von den Freunden und politischen Weggefährten meiner Eltern, die vor Lust auf das Leben sprühten und zugleich voller Ernst für die Veränderung der Welt, in der sie lebten, kämpften. Glück hat etwas Leichtes und manchmal sogar Leichtfertiges. Aber das große Glück ist der Dienst am Menschen. Das Gewissen kann eine harte Lehrmeister sein. Ich lebte 18 Jahre im britischen Exil. 9 Jahre davon arbeitete ich in der ANC-Vertretung in London und ging auf viele Reisen, um für Solidarität für den Befreiungskampf zu werben, bis 1994 Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt wurde und wir im ANC-Büro die Lichter löschten. In den folgenden 9 Jahren gründete und leitete ich die Organisation Community Heart, Gesundheit, Erziehung und Wiederaufbau, Training in Britannien und Deutschland, die Projekte im südlichen Afrika unterstützt. Danach war ich 4 Jahre als Berater südafrikanischer Minister tätig. Nun habe ich mich seit mehr als 2 Jahren zur Ruhe gesetzt. Bertolt Brecht sagt in seinem Gedicht an die Nachgeborenen, dass es eine Art Verrat sei, die Bäume im Frühling zu beobachten, weil die Hinwendung zur Schönheit eine Ablenkung vom Kampf bedeute. Und er sagt, dass auch der Zorn auf das Unrecht die Stimme heißer mache. Ich stimme ihm zu und habe stets versucht, das zu vermeiden. Wir haben beim ANC mit Künstlern zusammengearbeitet und Kunst und Kultur sogar einen Schauplatz des Kampfes genannt. Jetzt habe ich Zeit für Schönheit, für Trauer und Wut, ja sogar für Hässlichkeit, wie auch für Humor und die tieferen Einsichten der Künstler. Ich bin nicht verbittert. Bitterkeit frisst einen von innen auf. Aber ich bin manchmal verärgert über Machtmissbrauch, die andauernde ungerechte Eigentumsverteilung und über einen Staat, der die sozialen Menschenrechte verletzt. Dennoch lasse ich mir die Freude über unseren Sieg und die Aussicht auf eine bessere Zukunft nicht nehmen. Bestimmte Momente in meinem Leben waren Wendepunkte. Einigen war sehr dramatisch, andere haben sich anscheinend einfach zugetragen, sanft und fast genießerisch. Wieder andere hatten schwerwiegende Folgen. Ich glaube, wir alle treffen manchmal Entscheidungen, ohne lange nachzudenken, sondern indem wir uns treiben lassen, bis etwas Entscheidendes geschieht. Es ist dann so, als hätte man auf einen bestimmten Moment gewartet, von dem man erst in die Rückschau erkennt, dass genau er passieren musste. Manchmal war ich von Aktivität wie besessen. Und dann kam diese Periode erzwungener Passivität. Aber vor allem kann ich sagen, dass mir das wunderbare Schicksal beschieden war, zu leben und geliebt zu werden. Und das macht mich sehr glücklich. Meine erste Frau Esme schenkte mir ihre Liebe und wir arbeiten als politische Aktivisten zusammen. Sie hat unsere Kinder aufgezogen, während ich im Gefängnis saß. Sie hat mich nach meiner Freilassung wieder aufgenommen und mir ein weiteres Mal ihre Liebe geschenkt. Sie hat meine politische Tätigkeit unterstützt und als sie 2000 starb, hinterließ sie mir eine Erbschaft, von der ich gut weiterleben konnte. Esme und ich lebten 46 Jahre lang zusammen, einschließlich die 22 Jahre der Trennung. Einmal hat jemand sich gefragt, wie ist es möglich, mit einem Mann 46 Jahre lang zusammen zu bleiben? Hat sie gesagt, ach einfach, schick ihn 22 Jahre ins Gefängnis rein. Das war ihre scharfe Humor gewesen und ich hoffe, es war witzig gemeint. Ich glaube schon. Als mir unser Staatspräsident 2009 den Luthuli-Orden, Luthuli war ein ehemaliger Präsident von den ANC gewesen, und die erste Nobel-Friedenspreisträger von ganz Afrika, die Luthuli-Orden für meinen Beitrag zum Befreiungskampf und meine Hingabe an das Volk von Südafrika überreichte, hatte ich diesen Preis zu gerne mit ihr geteilt. Ich wünschte, dass ich sie den Preis hätte entgegennehmen können. Auch meine zweite Frau Edelgard hat mir viele Liebe geschenkt und bescherte mir überdies einen großen Kreis neuer Freunde und intellektuelle Weggefährten und lehrte mich Deutsch. Ich habe geliebt und würde geliebt, seit auch sie gestorben ist. Aber von dieser Deutschsprache zu lernen, habe ich angefangen, auf Deutsch zu träumen. Und ab und zu 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, werde ich wach, weil ich konnte die richtige Wort nicht finden, die Träume weiter zu machen. Edelchen, wie sagt man auf Deutsch? Dann haben wir eine Lernstunde gemacht über alle Sachen und Themen, Literatur und Heine und Goethe und Brecht natürlich und Politik und Wissenschaft und alles. Sie war ein Afrikanist gewesen, ein Journalist, hat für Neues Deutschland geschrieben und Sozialismus haben wir viel in gemein gehabt. Everybody uses black and white to try to draw the line between wrong and right. But if you use your eyes to really see, you know we don't see realistically. Because skin that's white is really a pain, so either you can't see or I can't think. Skin that's black is really a frown, but that don't make the world go round. To put a color on skin, to me, is a sin. That's why apartheid must never win. We must put an end to this, my friend, and it should never be allowed to happen again. It's time to wake up and do some good to try to see each other the way we should. Because looking at the I sometimes find that Sun City is in the mind. I was watching TV the other night and who should appear but, you know, like Walter Concrete and the Blues. It occurred to me how much of our vocabulary we seem to get from TV nowadays, calling things whatever they call them, even if it's collect. The first thing that occurred to me was like third world, you know, like you ask somebody from here, like, where is the third world? They might say, oh yeah, man, I know, it's a disco. You go about 3 blocks and take a left. Or they might tell you the third world is a new health food restaurant. I know the first time I heard there was trouble in the Middle East, I thought they were talking about Pittsburgh. Let me see you, Angie. Let me see you, Angie. Let's get down to the real nitty-gritty. Talk about the crimes in Sun City. Let's get down to the real nitty-gritty. Talk about the crimes in Sun City. A city of diamonds, city of gold, city of sorrows with horrors untold. But even a fool should be able to tell Sun City a charade for hell. It's the death for genocide. People dying to be free for apartheid. South Africa, starvation right here. Politicians and leaders living in fear. South Africa, from coast to coast. Colored people got the least, white people got the most. The word casualties comes up a lot, and in South Africa they seem to make it feel like there's a battle against between isms going on, between one good ism and one bad ism. But what they're talking about is nightly South Africans died casualties. There were 8 more casualties in South Africa. Nothing casual about dying. Nothing casual about standing for freedom. My grandmother used to say, if you don't stand for something, you'll go for anything. We stand against apartheid. Stand against the power. Let me see you, Angie. Let me see you, Angie. But we're sick and tired of what we heard. Think apartheid is quite absurd. Prejudice is the reason people have died. Yet prejudice stands for apartheid. So we all get together to lend a hand to bring people to peace all across the land. We've got to stop running like I've ever tried. And all this men have got to stop. I had never met anyone from Southern Africa until I started going to school. I was going to Lincoln University down in Pennsylvania. There were South African refugee students there who were, many of them were athletes, and we started to compare experiences and stuff. And they were telling me that when you walk around in South Africa, you got to carry this little black book with you that tells everybody what you're supposed to be in a given area or not. Damn, that's a proud of my life. I got to do that when I go to Philly. In der Bewegung gegen das Apartheid-Regime waren natürlich auch viele Musiker und Musikerinnen engagiert. Es hat zu Beginn der Sendung schon einen kurzen Ausschnitt gegeben von Special AK und ihrer Nummer Free Nelson Mandela. Und jetzt Am Ende habt ihr was gehört von einem Album, das 1985 erschienen ist, wo sich eben viele sehr unterschiedliche Musiker und Musikerinnen von Miles Davis bis eben zu den Rappern dieser Zeit zusammengetan haben, um ein Album in Solidarität mit den Kämpfern und Kämpferinnen gegen die Apartheid zu gestalten. Also die Nummer heißt Let Me See Your ID. Wir hören nun einen weiteren Ausschnitt aus der Lesung von Dennis Goldberg. Im Folgenden wird es auch noch einmal darum gehen, was die tieferen ökonomischen Hintergründe und Ursachen des Apartheidsregimes gewesen sind, wie eben Kapitalismus und Rassismus ineinander greifen. In Südafrika bestand immer ein sehr starker Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Klasse und Hautfarbe. Vor allem in Kapstadt, wo mehr Farbige lebten als im übrigen Land. Apartheid wird meistens als ein Konflikt zwischen Weißen und Schwarzen dargestellt. Aber sie war viel komplizierter. Und noch heute kämpfen wir mit diesem schlimmen Erbe der verschiedenen Ebenen von Diskriminierung. In der Westkap-Provinz findet sich immer noch eine ererbte Haltung bei vielen Farbigen, die gehofft hatten, als weiß wahrgenommen und nicht den unterprivilegierten Afrikanern zugeschlagen zu werden. Farbigen waren zu lange gegen die Apartheid politisch aktiv, bis das Regime ihnen die angebliche Gefahr einhämmerte. Die Afrikaner würden sie überrollen. Es ist eine lang zurückreichende Geschichte, wie zuerst die soziale Trennung und dann die Apartheid, diese Hierarchie der verschiedenen Formen von Unterdrückung der nicht weißen Bevölkerung geschaffen haben. Farbige hatten, nach den Weißen natürlich, die meisten Privilegien. Inder schon weniger und afrikanische Menschen waren völlig rechtlos in dieser absteigenden Linie. Die Rassisten haben mit ihrer Politik ganz bewusst diese Trennung der Bevölkerungsgruppen aufrechterhalten und vertieft. So würden später auch die verschiedenen afrikanischen Gruppierungen, Xhosa, Zulu, Sesotho und so weiter, in unterschiedlichen Vierteln, in den Townships, in unterschiedlichen Baracken der Wohnheime für Bergarbeiter angesiedelt und untergebracht. Das war eine ausgeklügelte Politik der Regierung und der großen Wirtschaftsunternehmen. Und warum, müssen wir fragen? Es ist einfach. Billige Arbeitskräfte machen große Gewinn. Es ist eine einfache Sache im Kapitalismus. Und wenn Leute keine politischen Rechte hätten, konnten nicht in die Parlament sitzen, konnten keinen Anteil in Gesetzgebung haben, hat keine Gewerkschaftsrechte, wie sollten sie dann ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen verbessern? Das war die Sache. Nicht, dass ich als Marxist zu sagen, man konnte die Dokumentation finden. 1909 waren da zwei Burenrepubliken gewesen, zwei britische Kolonien. Wollte Großbritannien eine Union von Südafrika stiften und alle politische Macht für die Weiße übergeben, war da eine Volksversammlung von weißen Politikern gewesen. Haben sie ein Jahr lang geredet über politische Rechte und wer weiß möglich, auf welche Weise können sie billige Arbeitskräfte für die Goldminen, Diamantminen, in Industrie, für die Eisenbahn, die Farmen insbesondere und für Handel sichern. Und die Entscheidung war, dass sie eine Verfassung haben sollen, dass die Afrikaner aus alle politischen Rechte ausschalten sollen. Und so war es. Und war es ein Gesetz von dem britischen Parlament gewesen, das diese Union gestiftet haben. Aber kehren wir nun zurück zur Biografie von Dennis Goldberg. Er hat Ende der 40er Jahre zu studieren begonnen und zu dieser Zeit beginnt er sich auch politisch zu engagieren. Ein für die Befreiungsbewegung, für den ANC sehr wichtiges Datum ist das Jahr 1955 und der 26. Juni 1955 ist auch für Dennis Goldberg ein ganz wichtiges Datum. An diesem Tag wird in Cliptown, Soweto, die Freiheitscharta beschlossen, ein Dokument, das an sich bis heute gültig ist und bis heute die Leitlinie für die Politik des ANC beinhaltet. Haben wir als politische Aktivisten zusammen mit dem Afrika National Congress gearbeitet. Und die erste große politische Einsätze, was ich da gehabt habe, war in einem Programm, dass wir eine Freiheitskarte schaffen müssen. Wissen Sie, oft gibt es eine paar Akademiker oder Politiker, sie sitzen sich hin und sie schreibt eine Freiheitserklärung, Independence Declaration of the United States. Oder in Europa schreiben sie ein Programm für ihre politische Parteien. Haben wir es in Südafrika anders gemacht? Habe ich von dieser Volksversammlung von die weißen Politiker 1909 erzählt, haben wir eine Volksversammlung vorbereitet, der Congress of the People. Haben wir buchstäblich zehntausende Treffen organisiert, in Arbeitsstellen, in Fabriken, in Bergwerken, wo Leute in Townships gewohnt haben, wo sie zusammenkommen können, dass sie sagen müssen, was sie in ein zukünftiger Südafrika sehen wollen. Und muss ich sagen, haben sie es gemacht und geschafft zu sagen, habe ich die Zettel, was sie geschrieben hatte, alte Schreibmaschine eingetippt, sehr nett gemacht, oder in einem Schriftblock haben sie mit Hand geschrieben und auch mit Verpackungspapier, schmutzig von dem Fleisch, es geschrieben, braunes Papier, schmutziger Papier mit reiniger Gedanken, muss ich sagen. Ich habe diese Kartondose voll gesehen, wo es zusammengebracht waren. Und da kommt unsere Freiheitskarte von 1955. Und es fängt an, wir, das Volk von Südafrika, erklären unserem ganzen Land und der Welt zur Kenntnis, Südafrika gehört allen, die hier leben, Schwarzen und Weißen. Keine Regierung kann gerechterweise eine Macht und Anspruch erheben, es sei denn, dass er auf dem Willen des ganzen Volkes gegründet ist. Unser Land wird niemals gedeihen und frei sein, solange nicht alle Menschen unseres Volkes als Brüder leben, die gleichen Rechte und Chancen haben. Nur ein demokratischer Staat, gegründet auf dem Willen des Volkes, kann allen, ohne Unterscheidung nach Hautfarbe, Rasse, Geschlecht und Glauben, ihr vollständiges Geburtsrecht sichern. Deshalb beschließen wir, das Volk von Südafrika, Schwarz und Weiße gemeinsam und gleichermaßen Landsleute und Brüder, jetzt sollen wir Brüder und Schwestern sagen, diese Freiheitscharta, wir geloben, gemeinsam zu kämpfen und dabei weder Kraft noch Mut zu scheuen, bis diese demokratischen Veränderungen umgesetzt worden sind. Diese Ereignisse Anfang der 60er Jahre, diese zunehmende brutale Repression, beförderten die Diskussion über den bewaffneten Kampf. Nach 50 Jahren des gewaltlosen und friedlichen Protests wurde nun seitens des ANC beschlossen, einen bewaffneten Arm, den Speer der Nation, zu gründen. Goldberg lässt sich als technischen Offizier für das Kapstadter Regionalkommando des Speers der Nation rekrutieren. Nächstes Jahr, 1961, wollte die Burenpolitiker eine Republik ausrufen mit einer neuen Verfassung. Und Republik, Union macht für uns keinen Unterschied. Ja, in die Republik sollte die englische Königin nicht weiter unser Staatshaupt sein, macht kein Interesse für uns. Was wichtig war, war, dass die neue Verfassung sagt, es gibt keine Gleichheit in Kirche oder Staat zwischen Schwarz und Weiß. Aber haben wir unsere Freiheitskarte durch die Volk selbst bestimmt, ist es ganz andersrum. Müssen wir dagegen protestieren? Hat die ANC einen Ausruf zum General Strike gemacht, und hat die Regierung alle ihre Militärmächte gebracht. 200.000 Soldaten, eine Miliz von jungen Weißen, alle Polizei, alle Polizisten, und haben sie diesen Protest untergedrückt. Und auf dessen Zeit haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit, dass wir Waffen in Hand nehmen müssen. Und da kommen wir zu der Encontre Versailles, auf Zulu bedeutet der Speer der Nation. Zum Beispiel zu diesem Streikausruf 1961. Zur Vorbereitung des Streiks fuhr ich nach einer ländlichen Kleinstadt, 130 Kilometer von Kapstadt, und brachte Flugblätter und weitere Anweisungen zur ANC-Ortsgruppe. Ich hielt am Geschäft des Vaters eines indischen Aktivisten, weil ich den Treffpunkt nicht kannte. Sein Bruder versteckte mich unter Säcken in seinem geschlossenen Lieferwagen und fuhr mich zum Haus des Sekretärs. Der erklärte mir, der Ortsverein habe sich gegen eine Teilnahme am Streik entschieden. Während der letzten Streik in 1960 gegen diese Massaker hatten viele afrikanische ANC-Mitglieder ihre Arbeit in den Textil- und Obstfabriken verloren. Farbige hatten allgemein nicht gestreikt und dann zur Belohnung die freien Stellen bekommen. Die afrikanischen Arbeiter seien jetzt verarmt und die wenigen, die noch einen Job hätten, würden einen Streikaufruf gar nicht beachten. Und darum haben sie gesagt, sie müssen uns gegen die bewaffneten Mächte schützen können. Das war überall im Land so gesagt. Zum Beispiel am Tag vor dem ersten Streiktag von 1961 wieder zurück, hörte ich, dass einige Leute von der Colored People's Congress und Congress of Democrats Busse in Brand setzen wollten. Diese verkehrten zwischen den Wohngebieten der Farbigen und Afrikaner und dem Stadtzentrum. Die Brände sollten die Townships-Bewohner daran hindern, zur Arbeit zu fahren. Aber noch war unsere Politik gewaltlos. Welch ein Dilemma. Ich selbst hatte vor dem Beginn des bewaffneten Kampfes plädiert, aber ich war gegen wilden Aktivismus, der großen Schaden anrichten konnte. Außerdem glaubte ich, dass man politische Aktionen wie Streiks nur mit Leuten durchziehen könnte, die vor den Sachen überzeugt waren. Wie schon erwähnt, Hegemonie gründet auf dem Verständnis und der Überzeugung der Menschen an der Basis. Menschen zum Streik zu zwingen, hätte sie gegen uns aufgebracht und in die Arme des Regimes getrieben. Ich fand das Versteck der Führung und bat sie, die Bombenlegen aufzuhalten. Nach unserer Diskussion sind sie dann rot gefolgt. Ich wollte den bewaffneten Kampf, aber muss ich dagegen agieren, auf diesen Moment. Aber im Frühjahr 1961, das ist eine literarische Passage in meinem Buch, im Frühjahr 1961, als sich die starken Winde gelegt hatten und die Sonne zwischen den Unwettern schien, traf ich Fred Karnes in einem Hochfunktionär der SACP zur Mittagszeit in den berühmten Company Gardens, dem Park nahe der Nationalgalerie in Kapstadt. Manches Mal sind wir über die Flure der Galerie gegangen, aber an diesem Tag saßen wir draußen auf einer Bank in die Frühlingssonne und futterten die Tauben und Eichhörnchen mit Erdnüssen. Ich weiß nicht, ob ein Sicherheitspolizist geglaubt hätte, dass wir uns bloß nicht unterhielten. Aber immerhin waren wir außer Reichweite der Mikrofone, die sie mit Sicherheit in unsere Wohnungen und Büros angebracht hatten. Fred bat mich zu überlegen, ob ich und konnte als technischer Offizier, weil ich Bauingenieur war, im Regionalkommando beitreten wolle. Er lieferte eine lange Erklärung und ich unterbrach ihn ungeduldig. Ja, natürlich werde ich beitreten. Überleg es dir gut, sagte er. Aber du weißt doch, dass ich mich seit mindestens einem Jahr vor den bewaffneten Kampf einsetzte. Mein Leben würde sehr komplizierter geworden. Ich habe in die Öffentlichkeit politisch agieren muss ich in den Untergrund, in die kommunistische Partei, in die Kontroversies. Es war sehr kompliziert. Und zu arbeiten, in meinen Lohn zu bekommen, ich musste die Familie unterhalten. Der erste Angriff war 16. Dezember 1961, musste ich Bomben bauen. Wir vom Westkap hatten uns eine Überraschung für diesen Tag ausgedacht. Ich hatte über unseren Vermieter von unserem Haus, wo ich gewohnt habe, eine kleine Wohnung gefunden, dem ich mit Nicken und Zwinkern klargemacht hatte, dass er mich in dieser Sache nicht zu Hause behelligen solle. Ich habe gesagt, vor einem Freund. Dann hat er gesagt, ein Freund, wie heißt er? Er sagt, nein, es ist nicht notwendig, dass Sie Ihren Namen kennen. Ich sollte die Miete bezahlen. Dann hat er es geschwiegen. Das hat er richtig gemacht. Männer verstehen sich. Es war nicht so. Es war Bomben. Das war die Name, die Miete, Untermiete. Sondern, dass die Räume für einen Freund seien und die Angelegenheit ein Geheimnis zwischen uns bleiben solle. In dieser Wohnung bereite ich zusammen mit einem Comrade Sprengkörper für die Einsatzorte diesen besonderen Tages vor. Wir brauchen etwas länger, um alles aufzuräumen und waren mit unserer Lieferung spät dran. George Peake sollte die Bombe an die rückwärtigen Ausgangstür des Gefangenes platzieren und wurde auf frische Tat ertappt. Die Polizei wartete schön auf ihn. Entweder war er unvorsichtig gewesen oder war er verraten worden. Er hat noch Glück, denn die Zünde hatten eine viel längere Verzögerung als geplant. Die Polizei verbot ihm, die Bombe zu entschärfen. Er hätte sich in die Luft gesprengt, wenn sie ordentlich funktioniert hätte. Tatsächlich hat erst ein Experte die Polizei das Ding 24 Stunden später entschärft. Das war glücklich gewesen. Er war schon verraten durch einen Mann, ich beschreibe die Gelegenheit hier. Und später war George zum 3 Jahren Freiheitsentzug verurteilt, hat er zu hohem Gericht gerufen und war er in Kaution freigelassen, versucht zu fliehen. Und hat dieselbe Mensch ihn verraten, dass er wieder inhaftiert war. Ruby time, when the apartheid's a crime, and the color factor won't bother the mind. The majority rules against the fools, and all those who oppose will become uncool. I'm talking about a place they call Sun City. Las Vegas in the desert, in a town without pity. South Africa, yes, the motherland. No human rights for the African. Coastal cities, bright lights, no down there rights. And ain't nothing else to do but stand up and fight. If I ruled the world and was king on the throne, I'd stop this mess in my sweet home. You see, the thing about I ain't going to Sun City is that somehow by the South African government, Sun City is described as though it's somewhere else, not connected to South Africa or apartheid. It's like somebody in Manhattan trying to describe the Bronx to you as another country, as though it is no longer connected to New York. Let me see you, and you. That's all in their conscience, that's all in their minds, that's all in their hand. To fight against apartheid, South Africa must be free. Equality and justice, a people's liberty. Except for no money, I would never play Sun City. USA, we gon' play. Other than that, I was watching TV again and I seen that Falwell had been a representative of the American people over in South Africa, over there taking a ball for somebody. Somebody in here said, hey, what about the separation between church and state? I said, especially this church, that state. We stand against apartheid. Stand against apartheid. Let me see your ID. Let me see your ID. Politicians, they stink by shaking your hand, and then they hold you back as much as they can. They try to keep you weak from getting strong, because they know if it's strong, you're gonna change what's wrong. Ban my voice, ban it now, like Stevie Wonder, I'ma speak out loud. Cause where you live is where you stand, and you shouldn't get checked by any man. Even if they got a stick in their hand, that still don't mean that they're in command. We're the three fat boys, and we're here to say, we're gonna stop apartheid in our way. Am 11. Juli 1963 wird beinahe die gesamte Leitung des militärischen Flügels des ANC auf der Lilleslie Farm in Rivonia verhaftet. Im Oktober 1963 wurden sie offiziell der Sabotage kommunistischer Aktivitäten und versuchten Umsturzes angeklagt. Waren wir endlich angeklagt wegen Versuch, die Apartheidstaat mit bewaffneter Macht umzustürzen, für Verschwörung, für Umsturz, dass wir ein Armee erwarten hätte von außen, ein direkte Willkommen und andere Sachen, auch 4 Anklagepunkte. Und war da so viel Beweise gegen uns gefunden, viele Dokumentationen, war viele von unseren Genossen unter Folter gebrochen, haben sie gegen uns ihre Zeugnis gegeben, war die Fall gegen uns sehr stark und haben wir erwartet für die Todesurteil. Aber Nelson Mandela war schon im Gefängnis für 5 Jahren verurteilt. Er hat das Land ohne Genehmigung, ohne Pass verlassen. Hat er durch Afrika gereist nach England, kommt er wieder zurück und war er später inhaftiert und war er zu uns gebracht als Nummer 1 Angeklagter. Nelson Mandela war schrecklich abgemagert, hatte eingefallene Wangen und trug Gefängniskleidung. Und zwar Kleidungsstücke, die afrikanischen Gefangenen besonders demütigen sollten. Kurze Hosen in afrikanischer Gesellschaft. Kurze Hosen nur für kleine Jungen, nicht für erwachsene Männer gemeint. Sandalen ohne Socken, eine Hausboyjacke sowie Hand- und Fußschellen. Nelson hatte immer sehr elegante, maßgeschneiderte Anzüge getragen. Jetzt brachte er es fertig, selbst diese schlecht sitzende Gefängniskleidung elegant ausziehen zu lassen. Ich hatte eine kleine Tafel Schokolade in meiner Tasche, die Untersuchungshäftlingen erlaubt war. Ich stieß ihn an und legte ihm ein Stück Schokolade in die Hand. Er strich mit den gefesselten Händen übers Gesicht und ließ das Stück schnell in seine Backentasche verschwinden. Dann stieß er mich vorsichtig an, um mehr zu bekommen. Das ging so lange, bis der Vorrat zu Neige war. Süßigkeiten vermisst man im Gefängnis. Es war auch menschlich gewesen unter uns. Die Fall gegen uns war sehr stark gewesen. Haben wir unseren Verteidigungsfall angefangen mit einer Rede von Nelson Mandela. Er war nicht in die Zeugenbank gegangen. Dann kam der große Tag. Im Schatten des Galgens hielt Nelson Mandela von der Bank der Angeklagten aus seine berühmte Rede. es sollte unsere politische Erklärung ohne Unterbrechung durch die Staatsanwälte vortragen. Die Rede war ein Meisterstück der Verteidigung und eine überaus mutige politische Stellungnahme. Alle Comrades kannten den Text und hatten ihn durchgesehen, und auch die Anwälte hatten ihn aus juristischer Sicht beurteilt. Und doch blieb es Nelsons Ansprache, niedergeschrieben in seiner breiten, verschnörkelten Handschrift. 4 Stunden lang sprach er, in einem leicht angespannten, aber getragenen Stil, den er auch im Schlussabschnitt beibehielt, als er sagte, er hoffe, am Leben zu bleiben und ein von Rassismus befreites Südafrika zu erleben, in dem alle in Eintracht zusammenleben würden. Aber falls nötig, sei er bereit, für dieses Ideal zu sterben. Das war die eindeutige Botschaft an den Richter und an das Apartheid-Regime. Hemmt mich, wenn ihr euch traut. Plötzlich realisierte ich, dass das auch bedeutete, hängt uns, wenn ihr euch traut. Ich fühlte großen Stolz, an diesem überwältigenden historischen Moment teilzuhaben. Man sucht sich nicht aus, wer über sein Leben richtet. Man geht nicht ins Gefängnis, man wird hineingesteckt. Aber welch ein Augenblick in meinem Leben. Ich kann aufrichtig sagen, dass wir dem Tod in Antlitz geschaut und diese Erfahrung als bessere und stärkere Menschen überstanden haben. Auch ich machte vor Gericht meine Aussage. Ich wollte verdeutlichen, warum ich bereit gewesen war, alle Privilegien als Mitglied einer weißen, rassistischen Gesellschaft aufzugeben und beim Aufbau einer gerechten Gesellschaft zu helfen. Der Richter hielt mich für einen gerissenen Besserwisser, der arme, aber glückliche Schwarze aufhetzte und zu frechen Revolutionären machte. Immer wieder blitzte seine tiefsitzende rassistische Denken auf, wonach er als Weißer allen anderen Menschen überlegen sei. Unsere Anwälte befürchten, dass er mich hängen sehen wollte, weil er dachte, meine schwarzen Comrades würden ohne meine angebliche Führung in Machtkämpfe untereinander geraten. Dabei war es genau umgekehrt. Mir war es wichtig, weißen und schwarzen Südafrikanern gleichermaßen zu zeigen, dass Menschen aller Hautfarben an Gleichberechtigung glaubten. Ich erwies dem Richter durchaus meinen Respekt, nannte ihn aber Sir, mein Herr, statt Euer Ehren. Als ich in den Zeugenstand trat, nickte ich ihm zu und grüßte ihn mit einem gut gelaunten Guten Morgen, sodass er sich genötigt fühlte, genauso freundlich zu antworten. Mit anderen Worten, sind wir Menschen. Er in sich und allen, meine Genossen auch. Aber es gab auch einen juristischen Grund für mich auszusagen. George Bezos, einer der Anwälte, hatten einen Präzedenzfall in einem Urteil gegen Nazi-Unhänge während des Zweiten Weltkrieges gefunden. Diese Nazis hatten die Möglichkeit eines Aufstands gegen die pro-alliierte Regierung in Südafrika geprüft. Dem Urteil nach war die Vorbereitung, solange keine Vergehen oder zumindest kein schwerwiegendes Vergehen wie die konkrete Entscheidung für die bewaffnete Erhebung noch nicht gefallen war. Während die Prozesspausen hatten wir Angeklagten häufig Zeit, miteinander zu reden. Einmal nahm mich Nelson Mandela beiseite und begann sofort auf mich einzureden. Wenn wir marxistische Theorie lehrten, müssen wir sie auf die Verhältnisse Südafrikas beziehen. Und dabei erhob er wie ein Lehrer den Zeigefinger. So müssen sie machen. Die historische Etappenfolge Europas, von der Ölgesellschaft über Sklaverei, Feudalismus, Merkantilismus bis zum Industriekapitalismus, hätte für hier keine Gültigkeit. Angesichts der aufgezwungenen, rapiden afrikanischen Entwicklung von relativ egalitären traditionellen Gemeinschaften über die gewalttätige Kolonialzeit bis zum Sprung in den Industriekapitalismus müssen wir diese Theorie modifizieren. Was in Großbritannien 600 Jahre gebraucht habe, habe in Südafrika nur 100 Jahre gedauert. Das war natürlich richtig, aber warum, fragte ich mich, sagte er mir das alles? Er gab mir darauf keine befriedigende Antwort, sondern murmelte nur, er wolle, dass ich seine Gedanken zu diesem Thema kenne. Wahrscheinlich, dachte er würde gehängt werden und wollte, dass ich seine Botschaft weitertrüge. Nelson hatte den Beitritt zur kommunistischen Partei immer abgelehnt, aber seine Notizen und seine Äußerungen vor Gericht zeichnen, dass er die marxistische Theorie gründlich studiert hatte. Seine Rede enthielt viele Aspekte dieser Theorie, aber als Anführer eines nationalen Befreiungskampfes musste er jede einseitige politische Ausrichtung überwinden und größtmögliche Einigkeit herstellen. Und dann kommt da etwas, ich dachte, konnte man es als lustig akzeptieren oder vielleicht nicht. Gegen Ende des Prozesses nahm Raym Schlabe mich beiseite und sagte, Comrade, wir haben diskutiert und beschlossen, dass, ich konnte davon nichts wissen, weil im Apartheid-Gefängnis Weiße von Schwarzen getrennt eingesperrt waren. Wir haben beschlossen, dass wir nicht in Berufung gehen, wenn wir zum Tode verurteilt werden. Warum nicht, wollte ich wissen. Wir wollen den Weg frei machen. Sollen sie uns hängen? Wir haben keine andere Wahl. Unser Volk wird sich empören, revoltieren und das Apartheid-System hinwegfegen. Ja, das ist eine sehr interessante These, antworte ich. Aber ich glaube, dass Regierungen führende Oppositionspolitiker erst dann an den Galgen bringen, wenn sie die Dinge total unter Kontrolle haben. Erst dann werden sie langsam einen nach dem anderen erledigen. Das geht nicht so einfach, wie du denkst. Außerdem hat es die Bewegung 30 Jahre gekostet, dich zu dem Anführer auszubilden, der du heute bist. Und ich finde, wir sollten weder dich noch andere verlieren. Wir sollten alle Mittel einsetzen, um dich am Leben zu erhalten. Die Bewegung braucht dich noch. Ich danke mich für das Kompliment. Das war 1964. Am Tag der Verurteilung, dem 12. Juni 1964, las der Richter eine kurze Erklärung vor. Er würde nicht die Hochstrafe, Tod durch Erhängen, aussprechen, die dem Verbrechen des Hochverrats angemessen wäre, sondern lebenslänglich für jeden Anklagepunkt. Diese Strafe entspreche dem Sabotagegesetz, auf dessen Grundlage wir angeklagt worden waren. Während der Richter sprach, erhellten sich die Gesichter meiner Comrades vor Erleichterung und Freude zum schönsten Lächeln, und am Ende lachten wir alle laut auf. Ich war überglücklich, am Leben zu bleiben, auch wenn es für lange Zeit hinter Gittern sein würde. Ich wurde erst 31 Jahre alt und ich konnte mich nicht damit abfinden, dass mein Leben zu Ende sein sollte. Meine Mutter war im Gerichtssaal und hatte im Tumult nicht hören können, was der Richter gesagt hatte. Sie rief, was ist? Und ich rief zurück, Leben, Leben ist wunderbar. Dennis Goldberg wird 22 Jahre im Gefängnis verbringen. Nicht wie Nelson Mandela und die anderen auf Robben Island, sondern in einem Gefängnis in Pretoria, denn die Apartheid galt auch im Gefängnis. Diese Zeit im Gefängnis hinterlässt Wunden, die niemals heilen. 2008 habe ich ein Papier bei der Heine-Uni in Düsseldorf gegeben. 47 Jahre, 45 Jahre nach diesen Gelegenheiten. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich zusammengebrochen. diese Verletzungen warten im Gehirn versteckt bis zu einem Moment, wo sie ausspringen können. Es bleibt immer diese Verletzungen. Es war eine schlimme Zeit, habe ich, müsste ich sagen, mich und meinen Genossen gekämpft für unsere Menschenwürdigkeit. Braucht es Energie, Krankheit, Magengeschwür. Sie wollte uns klein machen, brechen als Menschen. Müssen wir zusammenstehen und standen, bis zu wir unsere Menschenwürdigkeit von sie ihren Respekt gekriegt haben. Haben wir es geschafft. Nelson Mandela beschreibt dieselbe in seiner Autobiografie. Und zu Ende, nach schwieriger Verhandlungen, war ich freigelassen 1985. 18 Monate später war Governor Mbeki, der Vater von unserem zukünftigen Präsident Thabo Mbeki, freigelassen. Dann später Walter Sisulu. Walter Sisulu war die politische Opa von uns allen. Und endlich, nach 5 Jahren nach meiner Freilassung, war Nelson Mandela auch freigelassen. Und es ist immer überall im Welt gesagt, welch ein Mann ist Nelson Mandela? Und ist er natürlich. Aber jetzt ist er wie ein, in Medien überall als Saint Madiba genannt oder gedacht. Er ist ein Mann, hat auch Fehler gemacht. Alle die Reste von uns sind Terroristen, er ist Saint Madiba. Er hat den bewaffneten Kampf ausgerufen. Er war der erste Kommandeur. Es ist wichtig, das zu verstehen. Es ist nicht, dass wir die Gedanken von Mahatma Gandhi, Satyagraha, Seelenkraft gebracht haben. Wer hat als Politiker gesagt, bewaffneter Kampf zu politischer Kampf zu fügen? Es konnte nicht den Platz von politischer Kampf übernehmen. Zu Ende war es der Aufstand innen in Südafrika, in Townships, anhaltend, dauernd. Kommt da zwischen in die Raum zwischen die illegale ANC und die bewaffnete Kampf von der Apartheid-Regierung. In diesem Raum springt er auf die United Democratische Front von hunderte bürgerliche Organisationen, von wo Leute gewohnt haben in die Kirchen, in Kult, Kunst und Kulturbereich, in Sport. Und meistens in Gewerkschaften haben schwarze Südafrikaner von 1973 sie sehr hart gekämpft für ihr Gewerkschaftsrecht. Und waren sie schussstark gewesen, hatten sie gewonnen, war die Gesetze geändert, dass sie Gewerkschaftsrecht gekriegt haben. War da eine Bewegung von zwischen 2 und 3 Millionen Menschen in Aufstand gekommen. Zusammen mit dem bewaffneten Kampf, unsere bewaffnete Armee in Angola, in Camps dort, in Mosambik auch, und die Möglichkeit, dass sie einmarschieren können, müssen die Apartheid-Regime ihre Verteidigungsmächte so stark behalten und so ausrüsten, bis sie ganz pleite war. Müssen jeder Weiße von 18 Jahren alt Militärdienst machen, 2 Jahre lang. Und haben sie in Grenzgebieten in Angola und in Mosambik Krieg gemacht und kommen viele als verstörte junge Leute zurück. Die Brutalität von was sie gemacht haben, war zu viel für sie. Ich freue mich nicht über Tod und Leute zu schießen. Habe ich Teil in dieser Änderung in unserer Politik gehabt, aber auf welche Weise kann man ein tyrannisches Regime zu verhandeln zu bringen, wenn sie nicht dafür bereit war? Und in die 4 Jahren von der Freilassung von Nelson Mandela 1990 bis 1994 werden es gesagt, Verhandlungen haben sie gemacht, für die Übergangsphase. Überall in der Welt sagen sie, eine blutlose Revolution. Aber in dessen Zeit hat die alte Apartheid-Regime mindestens 10.000 bis 12.000 Menschen ermordet. Schwarzen. Aber Schwarzen sind in den Medien nicht Menschen. Sie ist nur Statistik. Der Rassismus überall in der Welt ist so stark. Darum fange ich an, habe ich ein Buch geschrieben, erfreue ich mich die Unterstützung, dass wir zusammen gegen Rassismus kämpfen müssen und können. Und darin sieht Dennis Goldberg bis heute seinen Auftrag. Nachzulesen ist das in seiner Autobiografie mit dem Titel Der Auftrag, ein Leben für die Freiheit in Südafrika, erschienen im Verlag Assoziation A. Die Buchpräsentation fand am 13. Juni 2010 in Graz statt. Zum Ausgang der heutigen Sendung gibt es noch ein paar Takte des Soweto Blues von Miriam Makeba zu hören.